Auch wenn es für häusliche Szenen vor Gästen keine Entschuldigung gibt. Ach, wenn Sie die Luft reinigen. Tja, jetzt müssen wir uns nach einem anderen Mädchen umsehen. Da kann ich vielleicht sogar behilflich sein. Wieso? Wüssten Sie jemanden? Ich glaube. Mir ist alles recht, solange sie nur ehrlich ist. Ehrlich ist sie schon fast im Übermaß. Für das Übermaß fände sie hier Anwendungsmöglichkeiten. Ich weiß natürlich nicht, ob sie interessiert ist. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie fragen. Ich frage Sie. Und jetzt, wenn Sie mich entschuldigen wollen, werde ich mich zurückziehen und etwas ausruhen. Ich hätte nicht gedacht, dass es derart anstrengend ist, sich von einem Schmarotzer zu befreien. Was sagt man dazu? Tja. Übrigens, dein Mädchen da... Einspruch, das Mädchen, von dem ich gesprochen habe. Ist das ein Unterschied? Du fragst dich, ob sie Teil einer finsteren Verschwörung ist, die ich angezettelt habe. Ist sie? Oh, verdammt nochmal, Jimmy. Mach dich nicht lächerlich. Naja, bist nicht gerade um Tricks verlegen. Oh ja, ich bin der trickreichste einer. Ich bin auf den Trick gekommen, Delia mein Gepäck durchsuchen zu lassen und habe im entscheidenden Moment erst dich und dann deinen Vater herbeigezaubert, nur um zu erreichen, dass Delia hinausgeworfen wird. Und warum?